Ruhe. Das höchste Glück auf Erden kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz. Weder Tür noch Riegel und drängt durch alles sich. Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel und wird sie schlagen, ewiglich.